unter Pfarrerstöchtern. Die Geheimnisse der Bibel mit Sabine Rückert und Johanna Haberer. Willkommen zu den Pfarrerstöchtern und den Geheimnissen der Bibel. Mein Name ist Sabine Rückert, Journalistin bei der Zeit. Mir gegenüber sitzt meine Schwester Johanna Haberer, ja, Theologin. Mhm. Das mit der Professur hat sich ja jetzt inzwischen erledigt. Nein, nein, man ist ein Leben lang Professor, meine Liebe. Ach so, man ist ein Leben lang Professor. Nur auch wenn man nicht mehr weiß, wie man selber heißt. Aber Professorentitel noch da. Ja, wenn man ordentlicher Professor war, oder dann ist man ein Leben lang nur die sogenannten Honorarprofessoren. Sind also so an dir gibt es auch was Ordentliches. Das ist wenigstens der Professor. Es gibt an mir was richtig Ordentliches. Es gibt auch den ganz ordentlichen Pfarrerin bei mir, ja. Ja. Grüße aus Thessaloniki. Ich bin extra für diesen Podcast hierher gereist. Ja, das freut mich, dich zu hören. Und wir haben auch gleich ein Anliegen. Und das müssen wir besprechen, bevor wir hier mit unserer Geschichte anfangen. Denn wir kriegen ja so manche Post, die uns fragt, ja, was ist denn nun mit diesem Podcast? Ihr macht da immer so düstere Andeutungen, dass der zu Ende geht und so weiter. Das kann man sich aber eigentlich auch, ohne dass man die Bibel groß kennt, denken. Dass es ein Buch ist, das eine letzte Seite hat, die irgendwann mal umgewendet wird und dass wir im Laufe dieses Jahres mit dem Podcast aufhören werden, im Sommer oder im Herbst. Na, wir hören nicht auf, es endet, so muss ja, man sagen. Ja, es endet. Und so damit endet auch unser Podcast und deswegen kriegen wir auch so manchen Brief, der besorgt ist, wie es nun weitergeht und ob die Pfarrerstöchter jetzt verstummen für den Rest ihres Lebens und so weiter. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir? Erst haben wir gesagt, wir hören ganz auf. Der Vorschlag wurde an uns herangetragen, ja vielleicht Koran, aber damit kennen wir uns nicht aus. Und bevor wir da dummes Zeug über den Koran reden, sagen wir lieber nichts. Ja, da bräuchtest du einfach eine andere Theologin oder einen anderen Theologen als Gesprächspartner. Ja, aber das, da habe ich eigene mich ja, dafür ja, ehrlich nicht. Gestanden, ich verstehe ja vom Koran auch nichts. Ja. Also den Koran zu erzählen, dafür bin ich nicht geeignet. Kann man auch schwer erzählen. Ja, gibt es keine Storys, ne? Nicht so, ja. Mhm. Und dann wurde die Idee an uns herangetragen, vielleicht Kirchenvätergeschichten. Und dann dachte ich, oh nee, das ist ja furchtbar langweilig. Also jetzt ein Kirchenvater nach dem anderen und so eine Phalanx von religiösen Eiferern da, nö. Also komm, also es wäre natürlich schon interessant. Alte Kirche ist total interessant. Das Leben des Augustinus und des Ambrosius und wie sie alle heißen, die waren nämlich alle gar nicht so heilig, wie sie hinterher gesprochen wurden. Ja. Aber trotzdem, wir wären tief in eine Materie eingedrungen, wie das Christentum entstanden ist. Das ist aber so kompliziert. Ja. Und wie die auch dann jeweils denken und in welchen Horizonten die denken. Ich glaube, das muss heute nicht mehr so groß Wie die alten Glaubensrichtungen ausgetrieben worden sind vom Christentum. Ja. Und diese Missionsgeschichten in Irland und sonst wo, wo das dann verboten wurde, aber heimlich so nebenher noch lief. Also, aber ehrlich gestanden, das ist ja nicht mehr unsere Aufgabe. Also, kleinen Ausflug machen wir vielleicht heute. Dann lasse ich mich mal überraschen. Ja. Na, jedenfalls kriegen wir andererseits sehr viel Post. Und viele Leute schreiben uns und erzählen uns über ihr Leben und also wirklich wahnsinnig interessante Sachen. Und oft können wir da gar nicht angemessen drauf antworten. Manchmal schicke ich auch nur ein Smiley, weil ich einfach keine Zeit habe, mir lange Briefe durchzulesen und sie zu beantworten. Und das durchlesen tun wir sie schon alle. Manche schicke ich dir auch gleich, weil ich keine Zeit habe. Aber man kann ja vielleicht auch daraus was machen. Also, dass man, wenn die Hörer wirklich mitmachen wollen und wenn die Hörer wirklich daran interessiert sind, dass es hier weitergeht, dann liegt es auch ein bisschen an ihnen, könnte man sagen. Und dann könnte man zum Beispiel fragen, haben Sie Themen, die wir hier besprechen könnten? Ja. Also bei, als Pfarrerstöchter. So eine Art, was weiß ich, Beichtstuhl oder... Na, keinesfalls. Na, kein Beichtstuhl, das ist katholisch. Das ist katholisch und außerdem alles geheim. Ja, oder Geständnis, das ist dann eher juristisch. Ja, ist auch nichts Gescheites. Oder ich bereue was... Sowas? Ja, finde ich schon besser. Ich will die Geständnisse von den Leuten, ehrlich. Nee, ich will die auch nicht hören. Ich meine, dann würden wir ja natürlich anfangen. Und im Gegensatz zu unseren Hörerinnen und Hörern wären wir nicht anonym. Also ich finde, dann solltest du, wenn wir schon sowas machen, solltest du dann anfangen. Eine oder Geschichte, ich fange an. Die ich bereue. Ja, ich habe auch schon was überlegt. Du hast was überlegt, ja. Was du bereust. Ja. Na gut, also ich auch. Ich habe auch was überlegt, was ich bereue. Mal, aber dann in der nächsten Sendung. Nein, so. Das erzählen wir überhaupt nicht. Wir erzählen es dann, wenn wir überhaupt diese Sendung machen. Okay. Und wir machen diese Sendung, diese Fortsetzungssendung zu dieser Bibelgeschichte hier nur, wenn Leute sich melden und mitmachen. Und wer mag, der kann unter podcast-post@zeit.de podcast-post@zeit.de einen Vorschlag einschicken oder seine Geschichte erzählen, könnte man dann anonym vortragen und dann darüber reden, was jemanden so drückt. Ja, und man kann das ein bisschen einordnen, ethisch, oder man kann das Dilemma beschreiben. Man kann gucken, wo gibt es das eigentlich auch in anderen Situationen und in der Literatur vielleicht oder so. Also ich glaube, das wäre anregend, aber wir müssten ziemlich viel arbeiten. Und ja, außerdem ist es gefährlich. Also du halt nicht so viel, aber ich arbeite hier die ganze Zeit eine Menge. Ich arbeite auch, meine Ach, du arbeitest Liebe. Auch, du hast das nicht alles im Ärmel. Nein, das habe ich überhaupt nicht im Ärmel. Ich habe ein sechsjähriges Theologiestudium jetzt noch einmal nachgeschaltet. Was aber den sehr schönen Effekt hat, muss ich jetzt noch dazu sagen, dass ich jetzt zum Beispiel in Thessaloniki, wenn ich da predige, mache ich das frei. Das habe ich jetzt über den Podcast gelernt. Ja. In meinen fast 70 Jahre bin ich jetzt und habe gelernt, jetzt frei zu predigen. Jetzt mache ich nicht älter, als gemacht. Du bist ja noch nicht mal 69. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja, meine Schwester ist nämlich wirklich interessant, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der einzige Mensch, den ich kenne, der sich immer irrt ins Alter und immer nach oben. Also sie macht sich immer älter, als sie ist. Ist das nicht interessant? Na gut, zurück zu unserer Idee. Also wir könnten sowas zum Beispiel machen oder wir könnten auch eine Telefonnummer schalten, wo die Leute ihre Geschichte drauf erzählen können. Ne? Es wäre auf jeden Fall ein Gemeinschaftswerk zwischen unseren Hörerinnen und uns. Ja, genau. Ja. Und es wäre natürlich streng anonym. Darauf müssten wir achten. Ja. Also, dass die Leute zwar identifizierbar sind für uns, damit da keine Scherzartikel anrufen. Ja. Wenn die auf dem Anrufbeantworter sprechen, könnten wir es mit KI-Stimme sprechen lassen. Ja. Also, dass das wäre dann nicht erkennt. Ihre eigene Stimme, sondern eine verfremdete, sodass Irre, oder? Niemand Was sie erkennt. Alles geht, oder? Ja, es geht alles. Wir haben alle technischen Tricks auf Lager. Ja. Aber da müssen wir jetzt mal sehen, wie das Publikum reagiert. Und wenn niemand reagiert und keiner irgendwas erzählen will, dann lassen wir es einfach bei der Bibel sein Bewenden haben. Genau. Ne? Also als Erste erzählt dann mal unsere Producerin, was sie bereut, oder? Was meinst du, Charlotte? Charlotte bereut, dass sie mit uns hier diesen Podcast aufnimmt. Ja, wir sind zu dritt hier im Zimmer. Charlotte, unsere Producerin, achtet darauf, dass der Ton sauber ist und dass wir nicht nuscheln und so weiter. So, jetzt kommen wir zur heutigen, nachdem wir unser Publikum eingeschworen haben, kommen wir zur heutigen Folge. Die heutige Folge ist die letzte Folge in den Evangelien. Wir haben ja die Auferstehung hinter uns gelassen und damit enden die vier Evangelien. Aber es gibt noch einen ganz kleinen Schwanz, den wollten wir noch besprechen und das ist die wunderbare Geschichte von Thomas. Die hast du zwar letzten Ostern schon mal erwähnt und kurz gestreift, aber wir haben sie nicht richtig erzählt. Und Thomas, der Zweifler, ja, der das alles nicht glaubt, das ist ein super Typ und wie ich finde, ein moderner Mensch, ein moderner Mann, der uns alle hier am besten abholt und auch beweist, dass die ganze Auferstehung schon damals für einen riesen Humbug gehalten worden ist. Und jetzt erzähle ich mal die Geschichte von Thomas. Mach das. Also ich bin jetzt wieder ins Johannesevangelium gewechselt. Da geht es nämlich noch ein bisschen weiter. Das Matthäusevangelium ist schon zu Ende, aber das Johannesevangelium hat noch so einen kleinen Nachschlag. Und den erzähle ich jetzt. Es ist nämlich so, dass sich die Jünger, die ja nun auf die natürlich niemand jetzt mehr gut zu sprechen ist, nachdem der Verbrecher hingerichtet wurde und dann angehend auch wieder Trubel veranstaltet aus dem Jenseits, mit der Behauptung, er sei auferstanden. Die Jünger sind also nicht gerne gesehen in Jerusalem und verbarrikadieren sich weitgehend. Also die halten sich aus der Öffentlichkeit raus und ihre ganzen Zusammenkünfte halten sie hinter verschlossenen Türen und hinter verschlossenen Fensterläden ab. Und eines Tages treffen sie sich kurz nach dem Tod ihres Meisters Jesus in irgendeinem Keller oder einem Verschlag und raten, wie es jetzt weitergehen soll und irren da geistig herum, was für eine Zukunft ihnen jetzt bevorsteht. Darunter ist auch ein Jünger, der heißt Thomas. Und dieser Thomas, der war nicht dabei, als Jesus dem einen oder anderen erschienen ist. Also er hatte keine Jesus-Vision wie die anderen Und als sie ihm dann in diesem verdunkelten, so stelle ich es mir jedenfalls vor, verdunkelten und mit Kerzen erleuchteten Raum erzählen, wir haben Jesus gesehen, da sagt er, also das ist doch alles ein Riesenquatsch. Wenn ich nicht die Male in seinen Händen selber sehen kann und wenn ich nicht die Finger in die Wunde lege, die ihm die Soldaten damals am Kreuz beigebracht haben. Die haben ja in ihn reingestochen, um zu gucken, die haben ihm ja hier so in die Seite, in die Lunge reingestochen, um zu gucken, ob er noch lebt. Und wenn er nicht lebt, um diesen Sterbeprozess noch zu beschleunigen. Das haben wir nicht erzählt bei der Kreuzigung, dass die dann, als er tot war, nochmal in ihn reingestochen haben mit so einer langen Lanze da. Es wird beim Johannesevangelium erzählt, dass den beiden Verbrechern, die rechts und links von Jesus gekreuzigt werden, die Beine gebrochen werden. Ja, damit die schneller sterben, ne? damit es eine Embolie gibt. Genau, damit es dann, genau, und das machen sie beim Jesus nicht, weil sie sehen, er ist schon tot, aber um sich ganz sicher zu sein, machen sie die Seite auf, stechen sie in die Seite und dann wird erzählt, kommt Blut und Wasser heraus. Mhm. Ja, das also erzählt nur das Johannesevangelium. Das ist offenbar ein Zeichen, dass er tot ist. Das Blut fließt und Wasser ist dabei. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein erstaunliches Zeichen. Mhm. Auf jeden Fall, aber man nimmt ihn dann ab und begräbt ihn und man bricht ihm nicht die Beine. Das ist, das darauf liegt das Evangelium Wert. Ich will nur darauf hinaus, dass er eine große Wunde, eine Stichwunde hat an der Seite. Und da will der Thomas jetzt seine Finger hineinlegen und will schauen, ob es das wirklich gegeben hat. Mhm. Was dann geschieht, das können wir uns jetzt mal anhören. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Ja, Johanna, wir haben ja letztes Mal gesagt, er hat keinen richtigen Körper, man erkennt ihn nicht, er ist in einer Zwischenwelt. Hier hört sich das aber sehr physisch an, was wir hier hören. Ja, für den Johannes ist diese Auferstehung eine ganz physische Angelegenheit. Eigentlich nicht bei Maria, weil Maria erkennt ja den Auferstandenen an der Art, wie sie angesprochen wird. Der Auferstandene kommt auf den Thomas so zu, wie er ihn sich wünscht, wenn man so will. Mhm. Wir haben bis heute den Begriff, den Finger in die Wunde legen, haben wir in der deutschen Sprache bis heute, wenn jemand was genau wissen will oder sehr, sehr kritisch ist. Und das ist eine Verbeugung des Johannesevangeliums und des Evangeliums vor einem Zeugen oder vor einem, diesem Apostel, der sehr, sehr kritisch ist. Wir würden sagen, das ist der Empiriker unter den Jüngern, der nachweislich greifbare Ergebnisse haben will. Und die bekommt er auch. Wobei die Geschichte nicht erzählt, dass er tatsächlich die Finger reingelegt hat, sondern es wird nur erzählt, schau nochmal genau hin. Ja. Es wird nur erzählt. Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Ja, und der Satz aber, er legte dann die Finger in die Wunden, der steht da nicht, sondern es ist nur die Aufforderung. Ich glaube, der Thomas knickt schon. Du hast recht, es steht hier nicht. Hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und der Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Ja. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja. Du, aber ich glaube, ich weiß, woher das kommt, dass wir glauben, er hat den Finger reingelegt. Weil es eben sehr viele Gemälde gibt, in denen der Thomas abgebildet ist, wie er da also ganz nah rangeht und dann seine Finger da in diese Wunde reinlegt. Das kennen wir ja. Auch noch mit dreckigen Fingernägeln. Ist das wirklich so? Ja, ja. So ein Handwerker. Ja. Der Thomas wird als Zimmermann geschildert und ist ein Handwerker oder er ist ja später dann auch als Architekt geschildert. Im Heiligenkatalog der katholischen Kirche ist es der Heilige für die Leute, die Häuser bauen und Statiken entwerfen und Stämme in den Boden rammen und was draufbauen, Brücken bauen und sowas. Also für die Leute, die eigentlich genau ausrechnen müssen, dass etwas nicht zusammenfällt. Mhm. Für die ist der Heilige und der steht eben für mich für diesen ganzen Geistesstrom der, wir würden sagen, empirischen Wissenschaften auch. Mhm. Also nur ein Versuch, der sich immer wieder wiederholen lässt und zu gleichen Ergebnissen kommt. Mhm. Nur so ein Versuch wird wissenschaftlich anerkannt. Das kennt man aus der Medizin, das kennt man aus der Physik. Und so weiter und so. Ja, und muss auch sich mehrfach, also nicht nur einmal. Genau, muss sich wiederholt, immer wieder das Gleiche. Und dann kann ich es in einem großen Magazin veröffentlichen und habe eine neue Entdeckung gemacht. Die wird dann peer-reviewed von anderen Wissenschaftlern. Und dann wird es erst als Wissenschaft anerkannt, wenn die das alle anerkennen. Mhm. Und ich finde, der Thomas ist der Heilige für die. Wenn man das jetzt kulturhistorisch sieht, ist es natürlich die Figur von den Menschen, die Christen werden wollen oder auf dem Weg sind oder sich mit der christlichen Botschaft auseinandersetzen und sagen, ich glaube das aber nicht. Mhm. Weil man hat doch noch nie einen Toten gesehen, der auferstanden ja, ist. Ja, ich zum Beispiel. Dem wird die Geschichte erzählt und genau. Dann kommt dieser Verkündigungssatz, dieser missionarische Satz, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Schau, Johanna, der muss ja sehr viel aushalten, dieser Thomas, denn der sieht ja nicht nur den Jesus und kann ihn angeblich anfassen oder könnte ihn anfassen, sondern er muss ja auch erleben, dass Jesus auf einmal da ist, also geisterhaft erschienen ist, aus der Mitte gewachsen sozusagen und weit weg von Türe auf Türe zu. Also all das, was der Thomas kennt, wird hier ja genau widerlegt. Ja, ich glaube, das will auch die Geschichte sagen, die will eine, sagen wir mal, eine andere Weltsicht aufmachen. Bei großem Respekt, finde ich, vor dieser naturwissenschaftlichen Weltsicht möchte sie eine andere Sicht auf die Wirklichkeit aufmachen. Thomas ist ja eigentlich ein Beiname. Thomas ist eigentlich kein Name, sondern unser Thomas, der in der Liste der Apostel überall aufgelistet ist, der heißt eigentlich Judas. Und dann sein Beiname Thomas ist Judas. Ja. Thomas. Das ist Thomas, ist aramäisch und heißt der Zwilling. Und der Dytymos ist auch der Zwilling. Der Zwilling vom Zwilling. Es ist der Zwilling vom Zwilling. Also dann ist die Frage gewesen immer, wieso heißt der Zwilling? Mhm. Ist es der Zwilling vom Jesus? Mhm. Hat er noch einen Zwilling? Mhm. Ich sage ja immer, es ist der Zwilling von uns. Mhm. Das ist sozusagen die andere Seite von uns, die sagt, ich will alles nur, was materiell ist, glauben und wissen. Ist er der Zwilling eines modernen Menschen? Oder ist es der Zwilling, es gibt auch die Variante, Jesus ist gegangen und der irdische Zwilling ist der Thomas. Mhm. Auch diese Variante ja, gibt es. Auf die kommen wir in der nächsten Folge, wenn wir uns mit dem Thomas-Evangelium rumschlagen. Ja, genau. Der Thomas ist auf jeden Fall eine Figur, der wir uns im Christentum, wie ich finde, immer zu wenig nähern, weil sie eigentlich eine in der alten Kirche eine ganz, ganz dicke Geschichte hat, eine weitere Geschichte hat. Aber es ist der Respekt vor einem Menschen, der zweifelt und mit der Aufforderung weitergeht, schau mal, was ist denn eigentlich mit den Dimensionen, die du nicht siehst? Darf ich dir ein Gedicht vorlesen und dich fragen, wovon Weber es ja, ist? Ja, natürlich, ein so schönes Ratespiel. Darf ich dir das? Ja, gut, würde ich gerne. Lob des Zweifels, heißt es. Gelobt sei der Zweifel, ich rate euch, begrüßt mir heiter und mit Achtung den, der euer Wort wie einen schlechten Pfennig prüft. Ich wollte, ihr wäret weise und gäbt euer Wort nicht allzu zuversichtlich. Lest die Geschichte und seht, in wilder Flucht die unbesieglichen Heere. Allenthalben stürzen unzerstörbare Festungen ein. Und wenn die auslaufende Armada unzählbar war, die zurückkehrenden Schiffe waren zählbar. So stand eines Tages ein Mann auf dem unbesteigbaren Berg. Und ein Schiff erreichte das Ende des unendlichen Meeres. O schönes Kopfschütteln über der unbestreitbaren Wahrheit, o tapfere Kur des Arztes an dem rettungslos verlorenen Kranken. Schönster Zweifel aber, wenn die verzagten Geschwächten den Kopf heben und an die Stärke ihrer Unterdrücker nicht mehr glauben. Kleine Pause. Es ist Bertolt Brecht. Ja. Das hört man doch schon. Aber lies weiter, das ist ein tolles Gedicht. Ein tolles Gedicht. Oh, wie war doch der Lehrsatz mühsam erkämpft. Was hat er an Opfern gekostet, dass dies so ist und nicht etwa so. Wie schwer war es zu sehen, doch aufatmend schrieb ihn ein Mensch eines Tages in das Merkbuch des Wissens ein. Lange steht er vielleicht nun da drin und viele Geschlechter leben mit ihm und sehen ihn als ewige Weisheit und es verachten die Kundigen alle, die ihn nicht wissen. Und dann mag es geschehen, dass ein Argwohn entsteht. Denn neue Erfahrung bringt den Satz in Verdacht. Der Zweifel erhebt sich. Und eines Tages streicht ein Mensch im Merkbuch des Wissens bedächtig den Satz durch. Von Kommandos umbrüllt, gemustert, ob seiner Tauglichkeit von bärtigen Ärzten inspiziert, von strahlenden Wesen mit goldenen Abzeichen ermahnt, von feierlichen Pfaffen, die ihm ein von Gott selbst verfasstes Buch um die Ohren schlagen, belehrt, von ungeduldigen Schulmeistern steht der Arme und hört, dass die Welt die beste der Welten ist und dass das Loch im Dach seiner Kammer von Gott selbst geplant ist. Wirklich. Er hat es schwer, an dieser Welt zu zweifeln. Schweißtriefend bückt sich der Mann, der das Haus baut, in dem er nicht wohnen soll. Aber es schuftet schweißtriefend auch der Mann, der sein eigenes Haus baut. Das sind die Unbedenklichen, die niemals zweifeln. Ihre Verdauung ist glänzend. Ihr Urteil ist unfehlbar. Sie glauben nicht den Fakten, sie glauben nur sich. Im Notfall müssen die Fakten dran glauben. Ihre Geduld mit sich selber ist unbegrenzt. Auf Argumente hören sie mit dem Ohr des Spitzels. Den Unbedenklichen, die niemals zweifeln, begegnen die Bedenklichen, die niemals handeln. Sie zweifeln nicht, um zur Entscheidung zu kommen, sondern um der Entscheidung auszuweichen. Köpfe benutzen sie nur zum Schütteln. Mit besorgter Miene warnen sie die Insassen sinkender Schiffe vor dem Wasser. Unter der Axt des Mörders fragen sie sich, ob er nicht auch ein Mensch ist. Mit der gemurmelten Bemerkung, dass die Sache noch nicht durchforscht ist, steigen sie ins Bett. Ihre Tätigkeit besteht in Schwanken, ihr Lieblingswort ist nicht spruchreif. Freilich, wenn ihr den Zweifel lobt, so lobt nicht das Zweifeln, das ein Verzweifeln ist. Was hilft zweifeln können dem, der sich nicht entschließen kann? Falsch mag handeln, der sich mit zu wenig Gründen begnügt, aber untätig bleibt in der Gefahr, der zu viele braucht. Du, der du ein Führer bist, vergiss nicht, dass du es bist, weil du an Führern gezweifelt hast. So gestatte den Geführten zu zweifeln. Das ist ja ein dolles Gedicht, das kannte ich nicht. 1938. Ja, das ist ja großartig. Es passt auch wieder wie die Faust aufs Auge. Ja. Mit den Fakten, die dann eben sich den Meinungen anpassen müssen, derer, die eine gute Verdauung haben. Ja. Die eine Boah, gute. Ey. Toll. Das Stark, ist ein dolles Ding. Ein starkes Ding. Ein dolles Ding. Und ein Lob an den Thomas, weil der Thomas wird ja auch in der Geschichte nicht irgendwie schlecht geredet, sondern der wird als eine Figur in diesem Ensemble der Verräter, der Feiglinge, wie sie alle da sitzen, wird er als derjenige gesehen, der sagt, das ist doch alles Unsinn. Ich habe auch einen Text dabei von meiner Kollegin Evelyn Finger. Den hat sie damals veröffentlicht in der Zeit und da geht es auch um den Zweifel. Sie ist Ressortleiterin des kleinen Ressorts Glauben und Zweifeln, also es gehört schon zu ihrer DNA, sich darüber Gedanken zu machen und ist 2018 erschienen zu Pfingsten. Greifen wir ein bisschen vor, weil Pfingsten haben wir noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem ist es ein schöner Text. Und es war damals ein Titel, weshalb ich damals mit ihr auch zusammengearbeitet habe. Und da wollte ich mal ein bisschen was draus vorlesen. Ich habe ihn natürlich gekürzt. Warum wuchs im Paradies ein Baum mit verbotenen Früchten? Wenn Gott die Welt erschaffen hat, hätte er den Baum doch weglassen können, auf dass Adam und Eva für alle Zeit nackt, unschuldig, unwissend und somit glücklich geblieben wären. Stattdessen erließ er ein Verbot, das zugleich zur Übertretung reizte. Mit den Worten der Schlange, an dem Tag, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Bevor Adam und Eva das Gebot des Herrn also übertreten, stellen sie ihn selbst in Frage. Enthält er uns was vor, was uns zusteht? Will er uns wirklich wohl? Hat seine Ordnung einen Sinn? Und so beginnt schon im Paradies der Zweifel an Gott. Die allererste Geschichte der Bibel handelt von den Bedenken der menschlichen Geschöpfe gegenüber dem Schöpfer, von ihrer Unfähigkeit, blind zu glauben. Dass der Zweifler mit der Vertreibung aus dem Paradies bestraft wird, spricht nicht gegen den Zweifel, sondern unterstreicht dessen Macht. Durch ihn kommt die Menschheitsgeschichte in Gang. In der Bibel gehören Gott und der Zweifel an Gott seit jeher zusammen. Schon im Alten Testament, das die Christen von den Juden geerbt haben, liefert die Religion selber den Vorbehalt gegen das Gottvertrauen. So wird der Widerspruchsgeist geweckt. Vielleicht ist er das Beste am Christentum, denn ohne Zweifel keine Religionsfreiheit und kein Religionsfrieden. Schade, dass davon in den aktuellen Glaubensdebatten so wenig zu spüren ist. Allenthalben wird der Glaube gern gegen Kritik in Schutz genommen. Kaum entbrennt ein Streit über Kreuz oder Kopftuch, über Abendmahl oder Beschneidung, über Kirchen- oder Islamreform, schon ergeht die Warnung, den Streit nicht zu weit zu treiben. Es könnte sich sonst ein Gläubiger beleidigt oder diskriminiert fühlen. Nicht mehr der Glaube gilt als zweifelhaft, sondern der Zweifel. Kant, deutscher Prediger der Vernunftreligion, würde seinen Ohren nicht trauen. Lessing, deutscher Dichter der Toleranz, und Hegel, deutscher Erfinder des Weltgeistes, wären entsetzt. Nur Hegels Schüler, der Religionskritiker Ludwig Feuerbach und Karl Marx, fühlten sich heute bestätigt in ihrer Überzeugung, ja, ja, der Glaube benebelt den Verstand. Wirft die Religion Probleme auf, melden sich Religionsverteidiger vehement zu Wort. Erhebt sich Religionskritik, wird sie als Religionsfeindschaft verdächtigt. Als verberge sich hinter jedem, der ein Aber sagt, ein aggressiver Atheist. Als sei jeder Skeptiker schon ein Kommunist, der die Kirchen sprengen lässt. Es herrscht eine spürbare Angst vor offener Glaubenskontroverse. Religion wird verteidigt, als sei sie ein Wert an sich. Als komme es nicht darauf an, was einer glaubt und in welchem Zustand sich seine Glaubensgemeinschaft befindet. Und seit wann ist es tolerant, Religionsstreit zu vermeiden? Und wie kommt man da wieder heraus? Antwort: Indem man sich den Wert des Zweifels klar macht. Deutschland war und ist ein Land der Religionskritik. Hier freut man sich nicht einfach, wenn ein deutscher Papst wird, sondern kritisiert ihn hingebungsvoll. Hier weiß man aus blutigen Konfessionskriegen, dass Glaubensstreit erlaubt sein muss. Hier ist Gott nicht nur zum Anbeten da, sondern zum Streiten, in anderen Ländern undenkbar. Man muss ja nicht gleich so weit gehen wie der Pfarrerssohn Friedrich Nietzsche und behaupten, es sei Gott selber gewesen, der sich am siebten Tag als Schlange unter den Baum der Erkenntnis gelegt hat. Zitat: Er erholte sich so davon, Gott zu sein. Er hatte alles zu schön gemacht, schrieb der Philosoph 1886 in Jenseits von Gut und Böse. Das Paradies sei dem Schöpfer schon am ersten Sonntag langweilig geworden, weshalb er den Widerstand gegen sich selbst organisierte. Heute kennt man von Nietzsche vor allem den Satz, Gott ist tot. Doch er verkündete ihn nicht triumphierend, sondern beinahe bedauernd. Diese Haltung ist typisch für eine Religionskritik, die bei aller Lust an der Provokation den Glauben nicht einfach verneint, sondern dessen Verlust beklagt. Man hätte gern Gewissheit, aber nichts ist gewiss. Man weiß nur, der Glaube ist ohne Zweifel nicht zu haben und der Unglaube erst recht nicht. Was ist Zweifel? Aus dem Paradies vertrieben zu sein. Die Bibel ist deshalb voll von Zweiflern. Kain, der an Gottes Liebe nicht glaubt und aus Neid seinen Bruder Abel erschlägt. Mose, der erst nicht glauben kann, dass es Gott ist, der aus dem brennenden Dornbusch zu ihm spricht. Jona, der Prophet, der sich dem Auftrag Gottes widersetzt, weil er ihn für unsinnig hält. Ja, auch andere Propheten brüllen ihre Zweifel ins All und selbst Jesus zweifelt in den letzten Stunden an diesem Vater im Himmel. Der berühmteste Zweifler der Bibel aber ist der Apostel Thomas. Er glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist, bis er eigenhändig dessen Wundmale berührt. Gott, wenn er existiert, ist nicht von dieser Welt. Folglich bleibt er den Menschen ein Geheimnis. Folglich kann es auf jenseitige Fragen keine letzten diesseitigen Antworten geben. Daran sollten sich die neuen Verteidiger der Religion erinnern. Nur wer den eigenen Glauben nicht verabsolutiert, kann Andersgläubige oder Nichtgläubige tolerieren. Deutschland ist ein Land der Religionskritik. Und das verdanken wir Kritikern, Theologen und Dichtern gleichermaßen. Du hast ja gerade Bertolt Brecht vorgelesen. Goethe, kein Atheist erhob gleich zwei Gottesherausforderer zu seinen Helden. Prometheus, der sich dem Göttervater Zeus widersetzt, und Mephistopheles, den Geist, der stets verneint. An Prometheus fasziniert bis heute dessen Weigerung, sich einer unhinterfragten Obrigkeit zu unterwerfen. An Mephistopheles fasziniert dessen illusionsloses Bild vom Menschen, sein teuflischer Realismus, mit dem er am Ende unterliegt, weil er das Gute unterschätzt. Was heißt Religionskritik? Dass keine Religion ihre Wahrheit verabsolutieren darf, dass aber auch die Kritik sich selbst nicht verabsolutiert. Schon die antiken Denker erkennen, dass Gott zwar kritisierbar, aber nicht widerlegbar ist. Und einer der schärfsten Kirchenkritiker der Aufklärung, Voltaire, möchte sich lieber nicht als Atheist bezeichnen. Leidenschaftlich zwar bekämpft er die Macht des Klerus und ruft zur Zerstörung des Papsttums auf, aber er schreibt auch, wenn Gott nicht existierte, müsste man ihn erfinden. Die deutschen Kirchen haben nach heftigem Widerstand die Religionsfreiheit als wichtiges Anliegen der Aufklärung akzeptiert. Das steht dem Islam noch bevor und es hilft nicht, wenn man ihn vor Kritik verschont. Christen sollten darauf achten, dass ihre Kritik am Islam nicht selbstgerecht ist, aber sie sollten sich auch nicht einreden lassen, dass Kritik an einer fremden Religion per se selbstgerecht sei. Dafür haben sie ihr Recht auf Selbstkritik zu hart erkämpft. Seit Luther dient sie der Reform des Christentums. Luther war Ketzer aus Frömmigkeit. Er betonte, der Gekreuzigte selbst verkörpert den Zweifel an Gott. Wer den Gottessohn am Kreuz leiden sieht, muss fragen, was ist denn das für ein Gottvater? Er offenbart sich nicht in der Macht, sondern in der Ohnmacht als das verletzliche Gegenteil seiner selbst. In religiösen Ländern gilt Deutschland heute als glaubensschwach. Es ist aber stark, im Zweifel. Deutsche Theologen sind darin sogar Weltspitze. Sie warnen vor Zweifelsverweigerern und sagen, vom Zweifel handelt auch Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Denn Pfingsten ermuntert die Menschen, offen zu sein für Neues und den Gedanken zuzulassen, dass es mehr gibt als das, was wir unzweifelhaft wissen. Ohne Zweifel keine Kritik und ohne Kritik kein Streit. Ohne Streit keine Freiheit und ohne Freiheit kein Frieden. Deutschland ist ein Land der Religionskritik. Es wäre sehr schön, wenn das so bliebe. Schön, dass du das vorliest. Mir ist jetzt, wie du vorgelesen hast, die Realität der orthodoxen Kirche in Griechenland eingefallen, wo ich jetzt gerade lebe. Und da bestimmt die orthodoxe Kirche eigentlich so ziemlich alles. Ja. Es ist nicht möglich, aus dieser Kirche auszutreten. Oha. Es ist eine Staatskirche. Alle Geistlichen werden vom Staat bezahlt. Es ist der größte Immobilienbesitzer und Grundstücksinhaber in ganz Griechenland. Mhm. 52% des Bodens Griechenlands gehört der orthodoxen Kirche. Und ich habe jetzt auch einen Priester kennengelernt, der sich selbst als heimlichen Lutheraner bezeichnet, weil er sagt, wir sind eine Kirche, die orthodoxe Kirche Griechenlands und auch andere Nationalkirchen orthodoxer Art, wie in Serbien und Russland. Das sind wie die katholische Kirche vor der Reformation. Mhm. Der darf zum Beispiel uns in der evangelischen Kirche, obwohl er gutes Deutsch spricht, nicht besuchen, weil er dann schon in heretisches Gebiet kommt, dann kriegt er Strafe. Also in ketzerisches Gebiet. Ja, ein ketzerisches Gebiet, dann kriegt er eine Strafe aufgebrummt, darf nicht mehr ausgehen. Aber er darf mit dir reden, oder? Ich glaube, jetzt hat dieser Mann eine Position erreicht, wo er mit mir reden darf. Aber er sagt, es geht bei uns in der Hierarchie strenger zu als beim Militär. Mhm. Und wenn ich irgendetwas übertrete, dann gibt es drakonische Strafen. Es ist ein richtiger Klerus, ein geballter Klerus, der da in hierarchischer Formation vor die Gemeinde tritt. Die Gemeinde wird nicht gefragt. Frauen sowieso nicht. Mhm. Die Gemeinde geht auf die Ikonen zu, küsst die, kennt eigentlich keine biblischen Texte, kennt auch keine kritische Auseinandersetzung mit den Ritualen der Kirche beziehungsweise mit den Texten. Mhm. Es ist sehr schön, weil es geschlossene, sehr schöne Gottesdienste mit sehr schönen Männerstimmen sind. Frauenstimmen hörst du da nicht, aber letztlich ist es ein fragloses Christentum, das natürlich zeigt auch, es ist ganz leicht dazuzugehören, weil man muss auch nichts tun. Mhm. Also sowas, wie wir jetzt machen hier, mhm, in unserem Dialog, wäre in diesem Kulturkreis vollständig undenkbar. Mhm. Bei uns würden sie Fenster einschmeißen, oder? Ja, wahrscheinlich würde einfach irgendein Kirchenoberer das verbieten. Mhm. Ganz egal, wie der Rundfunk heißt. Mhm. Ja? Oder ganz egal, wie das Medium heißt. Mhm. Will sagen, es ist, was du jetzt vorgelesen hast von der Evelyn Finger, Lob des Zweifels und Lob des aufgeklärten, mhm, Zweifels und des kritischen Umgangs, mhm, ist schon ein paar hundert Kilometer weiter schon keine Selbstverständlichkeit mehr. Ich habe noch was dabei über den Zweifel, und das ist das Buch einer Zweiflerin. Also das ist auch gar keine Zweiflerin, sondern eigentlich eine Atheistin. Die heißt Zora del Buono und die hat ein Buch geschrieben, das heißt Seinetwegen. Mit Seinetwegen ist ihr Vater gemeint. Denn sie hat im Alter von 8 Monaten, 1963, also die Frau ist etwa in meinem Alter, hat sie ihren Vater verloren, der bei einem Autounfall gestorben ist. Der wurde von jemandem zusammengefahren, der Vater. Der war selbst im Auto und wurde von einem entgegenkommenden Wagen, amerikanischer Schlitten, riskant gefahren, junger Mann, Riesenidiot am Steuer, riskantes Überholmanöver, Vater tot. Und sie macht sich viele Jahre später, also erschienen ist das Buch 2024, und sie macht sich so viele Jahre später, also 60 ungefähr, ja, Jahre später, macht sie sich auf die Socken, diesen Unfall aufzuklären. Mhm. Und sie hat ein bisschen was erfahren von ihrer Mutter und es gibt so ein bestimmtes Grundwissen in der Familie über diesen Unfall. Und sie will diesen Mann, der damals sehr jung gewesen ist, der jetzt also in den 80ern sein müsste, finden. Diesen Mörder. Sie sagt, das ist der Mörder meines Vaters. Gab es einen Prozess? Ja, es gab einen Prozess. Die Akten und so weiter, das bekommt sie alles erst im Laufe ihrer Ermittlungen. Vorher hat sie das nicht gesehen. Und es stellt sich dann auch raus, es war alles anders, als sie glaubt. Nee. Ja, das will ich jetzt aber nicht verraten. Mhm. Was mich interessiert an diesem Buch und was ich toll fand an diesem Buch, ist eine Geschichte, in der sie ins Zweifeln gerät. Und zwar ist es eine religiöse Passage, die einzige. Mhm. Also sie lebt in Berlin, ist absolut ein nüchterner Geist, ja. Aber sie hat ein merkwürdiges Erlebnis gehabt. Und darüber schreibt sie in diesem Buch und das wollte ich jetzt mal vorlesen. Mhm. Ich muss dazu sagen, sie ist in Amerika, sie macht eine große Amerika-Reise und da hat sie dieses Erlebnis. Der Himmel hat sich geschlossen, kein Trommeln und Tosen mehr, kein Funkeln und Blitzen, nur noch monotone Gräue und dünner Regen. Die gewaltige Stimme, die alles durchdrang, ist verstummt. Was, bitteschön, war das? 24 Stunden vorher. 2 freistehende Zapfsäulen aus den 1940er Jahren, daneben eine Lodge aus derselben Zeit. Bruchsteinwände grob geschichtet, der Kamin das dominierende Element. Stünden da nicht 3 moderne Autos, man könnte sich um ein halbes Jahrhundert zurückversetzt fühlen. Ein Briefumschlag steckt neben der Tür, der Zimmerschlüssel steckt darin, kaum andere Gäste in der Stony Creek Lodge, zu früh im Jahr. Die Saison hat erst begonnen, vorhin hat es noch geschneit. Das doppelgeschossige Entree ist holzverkleidet, der Teppich knirschend weich und blumengemustert, rote Ledersofas im Frank Lloyd Wright-Stil, glimmendes Holz im Kamin, die Treppe knarzt beim Hochgehen, fleckige Läufer im Flur, das Zimmer düster, die Fenster klein, ein altersschwacher, ein heimeliger Ort. Seit Tagen alleine unterwegs, von Utah nach Kalifornien gefahren, mit kaum einem Menschen mehr als 2 Sätze gewechselt, ein längeres Gespräch nur mit einem Förster in Utah, einem leidenschaftlichen Republikaner, der den Staat hasst und als Parkangestellter doch von ihm lebt. Der Zweck meiner Reise: Bäume besuchen für ein Buch über die ältesten Bäume der Welt. Die höchsten, dicksten, voluminösesten. Mehrere Rekordhalter stehen in den USA. Den Größenwahnsinnigen im Weißen Haus würde es freuen. In Utah lebt der Pando, ein eigentümlicher Baum. Er besteht aus 47.000 Stämmen und ist vor rund 80.000 Jahren gekeimt. Ein einzelnes Bäumchen, das sich teilt und teilt, eine Zitterpappel. Quaking Aspen, aus der Ferne glaubt man, es sei ein Birkenwald. 80.000 Jahre. eines der ältesten Lebewesen des Planeten. Der Anblick ist betörend. Die zeitliche Dimension allerdings eine Überforderung fürs eigene Vorstellungsvermögen. Dann, nach hunderten Kilometern Fahrt durch die Wüste, vorbei an trostlosen Siedlungen, die Suche nach dem ältesten bekannten Einzelbaum der Welt, einer knorrigen Zirbelkiefer, einer Bristlecone Pine, die über 3000 Metern Höhe in den White Mountains wächst. Einsamkeits- und Erhabenheitsgefühle allein da oben im Schnee mit diesen bizarren Winzlingen, die schon lebten, als es noch keine Pyramiden in Ägypten gab. Vom Christentum ganz zu schweigen. Und nun der General Sherman Tree, der voluminöseste Baum weltweit, mit einer Geschichte, die amerikanischer kaum sein könnte. Denn einst nannten ihn Utopisten Karl Marx Tree, ein Name, der weggradiert werden musste, weil Karl Marx hierzulande des Teufels ist. Jetzt ist er nach einem Bürgerkriegsgeneral benannt. Sherman, ne? Und dieser Mammutbaum, der 3000 Jahre lang namenlos blieb, bevor die Menschen aus ihm ein Symbol für dieses oder jenes machten, wächst unweit der Stony Creek Lodge im Sequoia Nationalpark. 84 Meter ist er hoch, der erste Besuch bei ihm abends kurz vor Sonnenuntergang, ein Schockmoment. Er ist noch größer als erwartet, ein Koloss. General Sherman Tree, ein unerschütterlicher alter Freund, der einem die eigene Bedeutungslosigkeit auf liebenswürdige Art klarmacht. Ich lebte schon, als ein jüdischer Wanderprediger aus Nazareth die Welt veränderte, und ich werde noch leben, wenn du längst tot bist. Besucher gehen staunend um den Baum, die Köpfe in den Nacken gelegt, so verdammt hoch ist er, so pretty damn high. Ein Weg führt tiefer in den Wald, weg von Sherman, weg von den Leuten, ein zarter Nebel zieht zwischen den Stämmen durch, lässt die Farben abmildern, das Grün der Nadeln, das Rot der Stämme, alles ergraut, Feuchtigkeit im Gesicht, Stille, auch die Vögel schweigen. Ein junger Mann kommt den Berg herabgestolpert, mit geschultertem Schlafsack und kleinem Gepäck und verklärtem Lächeln, beim Vorübergehen riecht sein lockiges Haar nach Rauch. Er hat zwischen den uralten Bäumen gecampt. Er ist zu beneiden. Wie herrlich muss es sein, am Fuße dieser Bäume zu schlafen. Wie herrlich muss es sein, in diesen Wäldern zu leben. So wie vor 120 Jahren die marxistischen Utopisten in ihrer Kolonie. Wie klein fühlt man sich zwischen all diesen Bäumen und wie beschützt. Der Wald nimmt Besitz von deinem Körper. Du wirst zu einem Teil von ihm, Teil eines Mammutbaumwaldes sein. Das wäre was. Verloren gehen in ihm. Plötzlich ein Bär, massiger Körper, schwingender Schritt, wiegender Kopf, bloß weg hier. Doch nicht zu schnell, trotz klopfendem Herzen. Zurück zum Auto, ein bisschen nach Norden fahren. Der Nebel ist in feinen Regen übergegangen. Es ist düster, als ob schon Abend wäre, dabei ist es doch mitten am Tag. Dann kein feiner Regen mehr, sondern lautes Trommeln, als ob Kieselsteine auf das Auto prasseln. Blitze und Donner fahren im Schritttempo, eine Lichtung tut sich auf. Einst hat es hier gebrannt, verkohlte Baumstumpfreste wie schwarz behandschuhte Finger überall, und dann geschieht es. Auf dieser Lichtung, wo endlich Himmel sichtbar ist, ein dunkler Himmel, der für einen Moment aufreißt, grell wird, ich spüre eine Stimme. Es ist nicht so, dass ich sie höre, ich spüre sie. Es ist die Stimme meines Vaters, den ich nicht kannte, der im Auto starb, als ich kein Jahr alt war, den ich nie vermisste, eben weil ich ihn nicht kannte. Dieser Mann ist hier. Er ist bei mir. Er ist der Wald. Er ist diese Jahrtausende alte Bäume. Er ist der Regen. Er ist mein Beschützer. Ich bin er. Alles tost, außen und in mir. Ich halte den Wagen an. Ich weine zum ersten Mal in meinem Leben um meinen toten Vater, der wie Jesus mit 33 starb. Es ist nur ein kurzes Weinen, dann hört der Regen auf und ich spüre keine Stimme mehr, keinen allgegenwärtigen Vater. Es ist vorbei. Alles ist normal, ein endloser kalifornischer Wald, durch den sich ein nass glänzender Asphaltstreifen zieht. Eine Frau in einem zu großen Auto, die zeitlebens von sich behauptet hat, eine Atheistin zu sein, und der sich urplötzlich eine nie gedachte Möglichkeit eröffnet hat. Vielleicht ist da doch mehr. Toll. Tolles Stück, hä? Ja. Ich glaube auch, dass du den Zweifel nur haben kannst, wenn du was glaubst. Also die Leute, die nicht in irgendeiner Weise eine Überzeugung haben, brauchen ja auch nicht zu zweifeln. Mhm. Natürlich gibt es den wissenschaftlichen Zweifel als Prinzip, der ja zurzeit angeblich in den USA auch ausgeschaltet werden soll. Aber es gibt auch diesen Zweifel, wenn du was glaubst und denkst, ist das jetzt richtig oder bin ich, dann musst du trotzdem irgendwie sowas wie eine Innenausstattung haben, die sagt, das ist meine Überzeugung. Mhm. Du zweifelst nicht, wenn du vollständig gleichgültig bist gegenüber der Welt. Mhm. Zweifel heißt ja, sich Gedanken machen, nicht? Ja, genau. Ich glaube, die Leute, die stumpf sind und gar keine Fragen an die Welt haben, ich glaube, die erreicht der Zweifel auch gar nicht. Natürlich, du hast ja gerade von dieser Kirche erzählt, die praktisch also diese Lämmer haben will, die da mehr sagen und mitlaufen. Genau, die laufen dann mit. Oder aber auch, ich sage jetzt mal, auch ein Agnostiker oder wie auch immer, der sagt, diese Dimensionen, die jetzt die Autorin beschrieben hat, die wische ich einfach vom Tisch. Ist mir kein Wort wert. Gibt's nicht, ist irre, ist was auch immer, ja. Hätte sie vielleicht vorher auch gesagt. Ja. Ja. Genau. Dann erlebt sie was. Ja. Sie sagt nicht was. Ja. Sie sagt auch nicht, was die Stimme sagt. Das finde ich interessant. Es bleibt ein Loch. Es bleibt etwas, was nur ihr selbst vorbehalten ist. Der Leser erfährt das nicht, was die Stimme zu ihr sagt. Die Stimme muss was gesagt haben. Meinst du, dass es einen Inhalt gab? Ich habe gedacht, es war dieses wahnsinnige Gefühl von Einssein mit dem Regen, mit dem Donner. Dann hätte sie das geschrieben. Sie schreibt aber, da ist eine Stimme. Ja. Sie schreibt, da ist eine Stimme. Das schreibt sie und dann beschreibt sie dieses Einsgefühl. Ja, das ist Stimme ihr Vater, ist überall. Aber der Vater... Ja. Was er sagt, ist nicht wichtig oder ist er nur da? Die gewaltige Stimme, die alles durchdrang, ist verstummt. Ich weiß nicht, was die Stimme sagt. Ich denke mal, dass sie was gesagt hat. Okay. Was sie gesagt hat, das sagt sie nicht. Das war nur für sie bestimmt und nicht für dich und mich. Und wir sitzen dann da und sagen, das glauben wir das? Und dann antwortet die Johannesgeschichte, die wir heute besprochen haben, nur selig, vielleicht sind die Selige, die nicht sehen und doch glauben. Jetzt bringen wir mal das hier zu Ende, diese Evangelien, damit wir dann in andere Sphären vordringen können. Also, da geht es hier noch weiter. Ein paar Epilog heißt es jetzt hier. Das ist jetzt das Ende vom Ende. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Und jetzt kommt ganz merkwürdig am Schluss noch ein Zipfel, ich weiß nicht, ob das hinterher dran geschrieben worden ist, aber es kommt noch eine merkwürdige Unterhaltung zwischen Jesus und dem Petrus. Also der Auferstandene unterhält sich mit Petrus, nachdem er ihnen wieder erschienen ist und sie hatten gegessen. Also ob Jesus da mitgegessen hat, es heißt zwar, er trat heran, nahm das Brot und nahm den Fisch und hat das alles gesegnet und geteilt, aber selber mitgegessen hat, das steht nicht da. Er sagt, kommt her und esst. Aber er selber isst, glaube ich, nicht. Und als sie gegessen hatten, da sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Und er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Und dann fragt er ihn wieder, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, das weißt du doch, dass ich dich liebe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Und da wird der Petrus sehr traurig, weil Jesus schon wieder fragt. Und er sagt, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagt zu ihm, weide meine Schafe. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, hast du dich selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht willst. Das sagte Jesus, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen würde. Und nach diesen Worten sagte er zu ihm, folge mir nach. Tja, was soll man jetzt davon halten? Petrus wandte sich um und sah, wie der Jünger, den Jesus liebte, ihm folgte, also diesem Jesus folgte. Es war der Jünger, der sich bei jenem Mahl an die Brust Jesu gelehnt und ihn gefragt hatte, Herr, wer ist es, der dich verraten wird? Da gibt es ganz viele Bilder, wo ein Jünger so den Kopf auf die Schulter von Jesus legt. Berühmtestes ist der Leonardo da Vinci. Als Petrus diesen Jünger sah, fragte er Jesus, Herr, was wird denn mit ihm? Und Jesus antwortete ihm, wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Du aber folge mir nach. Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung, jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt, er stirbt nicht, sondern wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht dich das an? Ja. Verstehst du das alles? Weide meine Schafe und was geht dich das an? Und Lieblingsjünger, was ist hier am Schluss noch für eine Verwirrung? Es geht ja darum, um das gedankliche Testament des Jesus aufzuteilen. Lass es mich doch mal so sagen. Mhm. Und der Petrus ist in der Urkirche eine mächtige Figur gewesen in der ersten Kirche. Daraus hat sich ja dann auch der Anspruch der katholischen Kirche und des Petrusamtes gebildet. Ja. Ja, es gab wohl auch den Johannes, der eine wichtige Rolle spielte und der ein Konkurrent des Petrus war. Und der Johannes, da gibt es auch am Schluss des Johannesevangeliums diesen Wettlauf zum Grab, wo Petrus und Johannes miteinander wettlaufen. Und der Johannes ist der Erste am leeren Grab. Mhm. Man sagt in der exegetischen Wissenschaft, dass es also auch eine Konkurrenz, auch in der Leitungsanspruch zwischen dem Johannes, dem dieses Evangelium, das du jetzt gerade zugerechnet wird. Zugerechnet. Also dann ist es doch das älteste Evangelium, wäre es in diesem Sagen Fall. Die einen, die da dem glauben. Mhm. Andere sagen, es ist ein Gemeinschaftswerk verschiedener. Aber hier nur in diesem Evangelium taucht dieser sogenannte Lieblingsjünger auf. Und wir haben den Jungen, den wir schon erwähnt haben, im weißen Gewand. Der flieht bei der Festnahme. Lieblingsjünger. Und er hat aber hier keinen Namen. Der heißt ja hier nicht Johannes, nein, der heißt Lieblingsjünger. Du hast vollständig recht. Also es gibt die einen, die sagen, wir identifizieren den mit dem Autor. Mhm. Weil das Wichtigste ist, und es gibt ungefähr 8 Stellen in diesem Johannesevangelium, wo es immer geheißen hat, und dieser Junge bezeugt es. Und dieser Junge, der war dabei, der bezeugt es. Ja. Also er ist immer der ideale Zeuge. Ja. Der sich durchzieht. Und auf den kann man sich berufen. Und deswegen identifiziert man ihn auch oft mit dem Evangelisten. Aha. Es ist aber auch eben dieser Liebling Jesu, wo dann der Petrus eigentlich in Frage gestellt wird. Eifersüchtig. Ja, es gibt noch andere Gründungsfiguren dieser Kirche. Nicht nur der Petrus, der ja an seinen Verrat erinnert wird, wenn er 3-mal gefragt wird, liebst du mich? Mhm. Ja? Mhm. Weil er ja 3-mal verrät. Es ist, wie gesagt, ein Konkurrent des Petrus. Dieser Johannes ist der, der unter dem Kreuz steht, auch im Johannesevangelium, und dann der Adoptivsohn der Maria wird. Mhm. Wo der Jesus vom Kreuz sagt, Mutter, das ist dein Sohn. Er sorgt dafür, dass seine Mutter versorgt wird und diesem Johannes vertraut er seine Mutter an. Also er ist irgendwie sowas wie ein Teil der Gottesfamilie und der Garant der Tradition. Das ist die Rolle des Lieblingsjüngers und die stellt auch, wie gesagt, den Petrus in seinem Führungsanspruch etwas in Frage. Mhm. Wir kriegen, wenn wir jetzt weitergehen in der Apostelgeschichte, kriegen wir mit so ein bisschen, wie sich eigentlich diese Landschaft rund um die Urchristen aufteilt in Leute, die dem Petrus folgen, Leute, dem Johannes folgen. Und der Thomas, auf den kommen wir ja in der nächsten Folge. Die dem Thomas folgen, also da gehen die wir dem auf Paulus das folgen. Mhm. Also wir kriegen plötzlich ein ganz differenziertes Bild, was gut so ist, weil es den fragenden Zweifel in uns wachhält. Ganz zum Schluss gibt es noch eine Schlussbemerkung der Herausgeber des Johannesevangeliums und die handelt von diesem Lieblingsjünger. Die hören wir uns als gutes Wort zum Schluss jetzt an. Und damit sind die 4 Evangelien auch wirklich beendet. Und ich verabschiede mich schon an dieser Stelle und hoffe, dass ihr in 14 Tagen auch wieder alle dabei seid, wenn es um ein Evangelium geht, das gar nicht in der Bibel steht, nämlich um das des Thomas, des Zweiflers. Auf Wiedersehen, Johanna. Tschüss. Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Unter Pfarrerstöchtern ist ein Podcast der Zeit und von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.